Aber wer jetzt schadenfroh in die USA schaut, um festzustellen, dass die Fed die Dollars noch schneller druckt als die EZB ihre Euronen, der wird in seiner Hoffnung, dass der Dollar noch schneller scheitert, enttäuscht werden. Der Grund ist einfach. Der Währungsraum des US-Dollars ist durch seine Leitwährungsfunktion weit größer als die USA. Sein Seniorage-Kapital beträgt wahrscheinlich mindestens das Doppelte, vielleicht sogar das Dreifache des Bruttoinlandsprodukts der Vereinigten Staaten. Er wird daher erst deutlich später als der Euro scheitern und noch als Fluchtwährung dienen, wenn der Euro schon im schwarzen Loch der Hyperinflation versinkt. Der aktuelle Dollar-Euro-Wechselkurs ist eine Bullen- oder Bärenfalle, je nachdem, auf welcher Währungsseite man agiert. Das Einzige, was dieses Argument kippen könnte, wäre ein plötzlicher Zusammenbruch der Leitwährungsfunktion des US-Dollars als solcher. Das erscheint jedoch angesichts der Alternativen Euro und Yuan nicht sehr wahrscheinlich. Das einzige Medium, das dies leisten könnte, ist nach meiner Überzeugung das Gold. Jedoch erst nach dem hier prognostizierten Kollaps der Post-Bretton Woods-Währungsordnung. Das ist der Grund, warum ich dem Euro nicht zutraue, das Ende des Jahres 2021 zu erleben oder zumindest es allzu lange zu überleben. Er wird bei Ausschöpfung des Seniorage-Kapitals in der Hyperinflation explodieren. Wie ein türkisches Sprichwort treffend feststellt, jeder Hammel wird an seinen eigenen Beinen aufgehängt. Der Euro wird zu Tode gerettet worden sein, whatever it undertakes. Ändert ein digitaler Euro das Inflationsszenario? Während ich an diesem Kapitel im Oktober 2020 formuliere, kommt die nicht unerwartete Meldung, dass die EZB ein Digitalgeld auf Basis der Blockchain-Technologie, also ein amtliches staatliches Gegenstück zur Bitcoin, in die Testphase bringt. Die Absicht dahinter ist leicht durchschaubar. Die Analyse der Wirkung auf den Zeitablauf und die Entfaltung von Deflation und nachfolgender Inflation ist jedoch viel weniger trivial. Der Zweck dieser Technologie ist es, die Menschen vor der Flucht aus der Matrix des für politische Zwecke und Umverteilung nach oben missbrauchten Projekts Euro zu hindern, für den Fall, dass der Inflationsdruck so hoch wird, dass das Vertrauen in den Euro bei den Bürgern kollabiert. Die EZB macht mit diesem Projekt nach, was die chinesische Regierung schon seit 6 Jahren testet, eine auf Blockchain-Technologie basierende Währung, die das Bargeld elektronisch nachäfft, aber in Wahrheit ganz andere Eigenschaften aufweist als dieses. Der Wurm an diesem Angelhaken unserer Währungshüter ist die Möglichkeit des direkten Bezahlens wie mit Bargeld. Zahlungsverkehrssysteme wie Banküberweisungen, Kreditkarten und Ähnliches können so theoretisch überflüssig werden. Es ist nicht Aufgabe der EZB, in Konkurrenz zu privaten Zahlungsverkehrsdienstleistern und Banken zu treten, die dadurch wohl final ruiniert werden dürften. Aber diese Tatsache und dass ein solches Geld Vollgeldcharakter bekommt, aber nicht im Sinne des Goldstandards, sondern der totalen monetären Planwirtschaft, ist angesichts der Gefahren dieser Pläne fast schon ein Nebenkriegsschauplatz.